Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko. Anita, Anita. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Komm, steck auf den Pferd, sagte ich zu ihr. Anita, Anita. Fiesta ist heut, die Stadt ist nicht mehr weit. Mach dich schnell bereit. Ich seh dir an, da schlummert ein Vulkan. Du wartest auf die Liebe. Ich will sie wecken und all das entdecken, was keiner bisher sah. Oh, oh, oh, oh. Reite wie der Wind, bis die Nacht beginnt. Anita, Anita, dann sind wir da und jeder soll es sehen, wie wir uns verstehen. Musikanten herbei, spielt ein Lied für uns zwei. Bei Musik und bei Wein wollen wir heute glücklich sein. Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko. Anita, Anita. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Ich baue für uns ein Nest, wo sich leben lässt. Anita, Anita, in Mexiko, denn nur bei dir allein will ich immer sein. Um uns herum, da saßen sie ganz stumm und machten große Augen. Die Compañeros mit ihren Sombreros, denn nun gehörst du mir. Oh, oh, oh, oh. Heute ist die Nacht, nicht zum Schlafen da. Anita, Anita, denn so ein Fest gab es noch nirgendwo hier in Mexiko. Yeah. Musikanten herbei, spielt ein Lied für uns zwei. Die Augen wie zwei Sterne, so klar. Ich baue uns ein Netz.